In meinem Kopf herrscht das Chaos, so wie im Nahost. Kopfzerbrechen jeden Tag und jede Stunde. Finde keinen Schlaf, dreh noch ne Runde. Yeah, in meinem Kopf herrscht das Chaos, so wie bei Narcos. Ich war zur Arbeit und lehne an dem U-Bahn-Glas. Ich bin müde, denn ich finde nachts kein Schlaf. Der Schuldenberg verdeckt mir das Licht, die anderen kommen drauf klar, doch ich kann's nicht. Ich überleg den ganzen Tag, wie ich jetzt so schnell in Geld komm. Vergesse, die ich liebe, und schon wieder ist der Tag um. Ich komm 5 Minuten zu spät, Augenringe bis zum Kinn. Und jetzt noch ein Gespräch, ich halt das nicht mehr aus. Ich hab keinen Bock da drauf, ich muss hier endlich raus, sonst geh ich hier noch drauf. Yeah, und der Job steht auf der Kippe, die Schulden gehen nicht weg und ich sippe mein Bier aus und ich chille nur zu Haus. Meine Kumpels wollen raus, doch ich hab keinen Bock da drauf. Sie gehen allein und denken, er ist nur müde, doch in Wahrheit will ich mit, ich brauche das Vergnügen. So geht es Tag für Tag und Woche für Woche. Mein Gesicht ist schon trocken, langsam klingt der Tod verlockend. Denn ich bin müde und komplett ohne Elan. Meine Schwester kriegt es mit und fängt an zu fragen, was ist denn los bei dir und ist alles okay? Mir kommen jetzt die Tränen und ich fange an zu reden. Yeah, in meinem Kopf herrscht das Chaos, so wie im Nahost. Kopfzerbrechen jeden Tag und jede Stunde. Finde keinen Schlaf, dreh noch ne Runde. Yeah, in meinem Kopf herrscht das Chaos, so wie bei Narcos. Ich war zur Arbeit und lehne an dem U-Bahn-Glas. Ich bin müde, denn ich finde nachts kein Schlaf. Yeah, in meinem Kopf herrscht das Chaos, so wie im Nahost. Kopfzerbrechen jeden Tag und jede Stunde. Finde keinen Schlaf, dreh noch ne Runde. Lass den Kopf nicht hängen, es wird alles wieder gut. Ich weiß, wie du bist und werde alles für dich tun. Wenn du Hilfe brauchst, dann sagst du einfach Bescheid. Und ich verspreche dir, ich werde da sein. Ich bedanke mich und ich wische die Tränen weg. Ich fühle mich erleichtert und die Welt wird perfekt. Das Konto wird grün und ich fange an zu fühlen, dass es sich zu leben lohnt und mir keine Gefahr droht. Und ich weiß jetzt auch, dass es auch schöne Zeiten gibt. Meine Kumpels gehen raus, doch diesmal bin ich mit. Es wird ein Witz erzählt und ich kann wieder drüber lachen. Steh morgens auf, pack mit nem Lächeln meine Sachen.